Matthew chapter 8, Matthäus Kapitel 8 and 2 Timothy chapter 3 und 2. Timotheus 3 have something in common. Haben etwas gemeinsam. They each have a word that only appears once in the New Testament. Beide haben ein Wort, das nur einmal im Neuen Testament. Well, it's the same word, so twice. Selbe Wort. And as we read 2 Timothy chapter 3, und wenn wir den 2. Timotheus 3 lesen, we find the word in verse 1. Finden wir das Wort in Vers 1. But realize this, that in the last days difficult times will come. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. It's this word difficult. Es ist dieses Wort schwer. It's halopos in the Greek. Halopos im Griechischen. Difficult times will come. Schwere, harte Zeiten werden kommen. The last days are the days before the between the first and second coming. Die letzten Tage sind die Tage zwischen dem ersten und zweiten Kommen Christi. And primarily before the second coming. Und primär vor dem zweiten Kommen. So you could say we're in the last days of the last days. Also wir, man kann sagen, wir sind in den letzten Tagen der letzten Tage. And in these difficult times. Und in diesen schwierigen Zeiten. Vers 2. Men will be lovers of self. Werden die Menschen sein selbstsüchtig. Lovers of money. Geldliebend. Boastful. Prahlerisch. Arrogant. Hochmütig. Revilers. Lästerer. In the King James, blasphemers. Im King James blasphemisch. Yeah. Disobedient to parents. Den Eltern ungehorsam. Ungrateful. Undankbar. Unholy. Unheilig. Unloving. Lieblos, irreconcilable, unversöhnlich, malicious gossips, Verleumder, without self-control, unenthaltsam, brutal, grausam, haters of good, das Gute nicht liebend, treacherous, Verräter, reckless, unbesonnen, conceited, aufgeblasen, lovers of pleasure, mehr das Vergnügen liebend, rather than lovers of God, als Gott liebend. Holding to a form of godliness, die eine Form der Gottseligkeit haben, although they denied its power, deren Kraft aber verleugnen. Avoid such men as these. Und von diesen wende dich ab. Okay, turn to Matthew chapter 8. Matthäus 8. When he, Jesus, came to the other side into the country of Gadarenes. Is that verse 1? Verse 28, sorry. Vers 28. Als er an das jenseitige Ufer gekommen war, speaking of Jesus, und er spricht über Jesus, two men who were demon possessed met him as they were coming out of the tombs. Begegneten ihm zwei Besessene, die aus den Grüften hervorkamen. They were extremely violent. Sie waren sehr bösartig. That no one could pass by that way. So dass niemand auf jenem Weg vorbeigehen konnte. That's as far as we'll go with that story. Und wir gehen in dieser Geschichte nur so weit. But as you may realize, aber vielleicht erkennst du, the word difficult in 2 Timothy 3:1, das Wort schwierig im 2. Timotheus 3:1, is the same word here, extremely violent. Ist dasselbe Wort wie hier in Matthäus 8, nämlich sehr bösartig. The King James reads extremely fierce. Das die King James sagt sehr bösartig. The Jerusalem Bible reads so fierce. Die Jerusalem-Bibel sagt auch, also sehr bösartig. Fierce is like describes a wind, a fierce wind. Ein starker Wind zum Beispiel. Like a fierce tornado. Ein unglaublich starker Tornado. Fierce. Wow, just stark. It's blowing in and destroying everything. A fierce wind. Es bläst und es zerstört alles. Es ist ein sehr starker Wind. The Living Bible uses the word so dangerous. Die lebendige Bibel übersetzt mit sehr gefährlich. The NIV uses the word so violent. Die NIV übersetzt mit sehr gewaltsam. And Luther used the word sehr gefährlich. Und Luther benutzt das Wort sehr gefährlich. The Elberfelder is sehr bösartig. Die Elberfeld übersetzt mit bösartig. Now think of two men. Denk nach über zwei Menschen, demon possessed. Die Dämonen besessen sind. They're hanging out near the cemetery. Sie sind in der Nähe eines Friedhofs. And they are so fierce, und sie sind so bösartig, so dangerous, so gewaltsam. Nobody wants to pass by. So gefährlich, dass niemand vorbeigehen kann. Now I had a dog like that. Ich hatte einen Hund so. And his name was Duke. Und sein Name war Duke. Pastor Matt remembers Duke. Und der Pastor Matt kann sich erinnern an diesen Hund. Did he ever bite you? Hat er dich jemals gebissen? He wrestled with him. Am ersten Tag, als er uns besuchte, hat er mit ihm gekämpft. If you knew Duke, he was a nice dog. Wenn du Duke kanntest, er war ein freundlicher If you Hund. Didn't know Duke, wenn du ihn nicht kanntest, he was a fierce dog. War er ein bösartiger Hund. He was given to me by my dad, er wurde mir von meinem Vater geschenkt, when Duke was 3 years old. Als Duke 3 Jahre alt war. Duke was fully trained as a guard dog. Und der Duke war voll ausgebildet als ein Wachhund. And if I told Duke to get him, und als ich, wenn ich Duke sagte, er soll jemanden beißen, Duke would run until he found something to bite. Dann würde Duke laufen und bis er etwas gefunden hat, wo er reinbeißen kann. Now you gotta imagine this as a 10-year-old boy. Jetzt stell dir vor, ich bin ein 10 Jahre alter Bub. With such power in your hands, you know. Der so viel Kraft an einer Leine hat. Duke would stand. He would sit there or stand there. Duke würde dort sitzen. And I would just go, Duke. Und ich würde sagen, Duke. And he'd look at me. Und er würde mich anstarren. And I'd say, get him. Und dann würde ich sagen, geh, hol ihn. And he would run 30 meters as fast as he could. Und er würde 30 Meter laufen, so schnell er konnte. And he would stop. Und dann würde er auch. And he would look everywhere for something moving. Würde er herumschauen und suchen nach etwas, wo er hineinbeißen kann. He was fierce. Er war bösartig. One day I woke up and I found a dead dog in my backyard. Eines Tages wachte ich auf und ich fand einen toten Hund am Nachbargrundstück. Und man kann annehmen, dass der Hund wahrscheinlich neben unserem Grundstück vorbei wollte. Und er hat sich gedankenlos ist er durch die Wiese gelaufen. So wie Leute eben neben dem Friedhof vorbei wollen. Und Duke hat ihn einfach umgebracht. And I buried the dog. Und ich habe den Nachbarhund still begraben. I wasn't happy about this, you know? Ich war nicht glücklich darüber. One time, I mean, for some people, this is absolutely not funny, you know? Für manche Leute mag das vielleicht eine absolut nicht lustige Geschichte sein. There are definitely animal lovers here, I know, and I'm not making a joke. Ich mache keine Witze und ich will nicht die Tierliebhaber. I'm just stating the story. Aber ich will nur die Geschichte erzählen. I came back fishing, and this is a sad story. Das ist auch eine traurige Geschichte. Eines Tages kam ich nach Hause vom and Fischen. This other hunting dog came out. Und es kam dieser Wachhund, and I had Duke Jagdhund, three, about 2 meters in front of me. Und Duke war 3 Meter vor mir. And I said, Duke, heel. Und ich sagte, Duke, Fuß. And he just turned around and came right next to me. Und er kam und folgte mir nach. And I said, steady, heel, stay ja, ruhig bleiben. Now I'm 11 years old and the dog is completely in my, he's listening to my voice. Also ich bin 11 Jahre alt und der Hund hört auf mein Wort. And this other dog comes. Und der andere Hund kommt. And I'm really worried now. Und jetzt habe ich wirklich Sorge. And I've got my dog. Mein Hund geht bei Fuß. But the dog came and he sniffed him where you don't sniff another dog. Und da kommt nun der Hund und schnüffelt an einer Stelle, wo man nicht schnüffeln soll. And my dog, und mein Hund, Duke turned around so quick. Hat Duke sich sehr schnell umgedreht. And he killed this dog right in front of me. Und er hat ihn einfach getötet, gleich vor mir. I could not stop him. Ich konnte ihn nicht abhalten. I broke my fishing pole on his back. Ich habe meine Fischrute auf seinem Rücken gebrochen. Und ich habe and I broke my pole in half. Und mein Fischangel, die zerbrach. The owner came out with zerbrach. Sorry. German. The owner came out with a big beam. Und der Eigentümer kam mit einem großen Schlägel. Smacked my dog and separated them. Und er hat meinen Hund von seinem Hund getrennt. And then the dog died. He shot the dog about an hour later. Und eine Stunde später hat er den Hund erschossen. The point is that Duke was a fierce dog. Der Punkt, den ich machen will, ist, dass Duke ein sehr bösartiger Hund war. This word describes him. Dieses Wort ist sehr zutreffend. Difficult to get by. Schwierig vorbeizukommen. I remember that we had this bully girl. I forgot her name. Wir hatten ein Mädchen. Ich habe ihren Namen vergessen. A bully. You know what a bully is? Ein Bully. She's the kind of girl that beats up little children. Das ist so ein Mädchen, die kleine Kinder prügelt. Yeah, she grabs you by the ear because she's so big and she hits you. Sie nimmt dich am Ohr und sie schlägt dich. So one day I was with Duke in the front yard. Tages komme ich mit Duke und komme vorne bei der Tür raus. And we have these bushes in front of the house. Und da haben wir diese Büsche vor dem Haus. And I like to stay behind the bushes with Duke and just sit there. Und ich bin also dort, verstecke mich hinter den Büschen mit meinem Hund. And see if we could find something living. Und wir halten Ausschau nach Lebendigem. Like a rabbit or a cat or something. So, you know? Ein Hasen, ein Hund, was and immer. We were very stealth is the word. Wir waren sehr gezähmt, yeah. Still. Like a stealth bomber, you know, just very stealth. And we were under the bushes and there's kind of an opening. Keiner sah uns und wir sahen alles. And Duke is this amazing German shepherd, incredible. Also Duke ist also dieser deutsche Schäferhund. And he's just there. Und da, die Zunge hängt draußen. His ears, like right up. Die hecheln die Ohren steif. In der and I'm just petting him. Ich streichle ihn. And what do you think? Was denkst du wohl? This girl comes riding up the hill on her bike. Da kommt Bulli herauf, die Straße. And I thought, is that who I think it is? Ist das wer ich denke, wer es ist? Oh, baby. And I was in these bushes like this, you know. Also ich verstecke mich in den Büschen und starre auf die Straße. Watching this girl work her way up the street, you know. Und ich sehe, wie sie sich da die Straße heraufmüht. Because we live on a hill. Weil wir leben auf einem Hügel. And the hill keeps going. Und der Hügel ist relativ and hoch. She was just in front of my house. Und so kommt sie nun und ist schließlich vor and meinem I Haus. Said, und ich Duke. Sage, Duke. And Duke said, yeah. Und Duke sagte, ja. Are you thinking what I'm thinking? Denkst du, was ich denke? And I squinted my eyes. Und ich habe ihm zugezwinkert. And Duke squinted his eyes. Und Duke hat mir zugezwinkert. And I said, get him. Und ich habe ihm gesagt, hol sie. Get him. Attack. Attackiere. Yeah. Get him. With all the authority of a 10-year-old. Get him. Jetzt habe ich einen als ein 10-Jähriger gesagt, geh, hol sie. And that dog took off so fast that dirt hit the house. Also der Hund ist so schnell weggesprintet, dass er Spuren hinterlassen hat. He came down the front lawn. Also er läuft den Rasen hinunter. His hair stood up. Und seine Haare standen in die Höhe. And he came down like this lion. Und er kam wie ein Löwe. Und bellte. I mean, it was incredible. I wish I had a camera. Ich hätte eine Kamera haben sollen. And this mean old girl. Und da kam nun dieses böse Mädchen. She jumped off her bicycle. Ist von ihrem Rad runter. And she grabbed and she. Ah! Und sie hat geschrien in Verzweiflung. It was beautiful. Es war eine wunderschöne Szene. I mean, I feel bad now, but for a 10-year-old. Fühlte mir natürlich, jetzt habe ich Mitleid, aber als 10-Jähriger. It was glory. Das war Herrlichkeit. And then I just did one thing. I went like this. Just as he was like 2 meters from her. Und nur so 2 Meter vor ihrem Rad entfernt. Like he's gonna just rip her head off. So, dass er fast jetzt, dass sie zerfetzen wird in der Luft. I just went. Habe ich gepfiffen. He stopped. Und er ist sofort stehen geblieben. Kind of twinkle-toed back. Und ist so auf seinen Zehenspitzen wieder zurück he zu mir gekommen. Around the bushes. Ist wieder rund um den Busch gelaufen. And he sat down next to me. Und ist neben mir wieder hingesetzt. And I said, good boy. Und ich habe gesagt, guter Junge, habe ich gesagt, guter Junge. Good boy. That's the word fierce. Das ist das Wort gefährlich. Now 2 Timothy 3 again. Im 2. Timotheus 3. In the last realize this that in the last days fierce times will come. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere, bösartige Zeiten kommen. Now we got to put ourselves on the other side of that dog. Jetzt müssen wir auf die andere Seite des Hundes denken. Down the street there was a dog just like mine. Also da war also ein Hund gleich im Nachbargrundstück. He was in a cage. Aber der war in einem Käfig. About a kilometer away. Ungefähr einen Kilometer von and uns weg. I could not imagine what would happen if these two dogs met. Und ich kann mir nicht vorstellen, was wäre wohl passiert, wenn diese beiden Hunde getroffen one hätten. Would probably die. Würde sicherlich einer von beiden and tot there sein. Many times I had to pass by someone's house who had a fierce dog. Und oftmals musste ich neben einem Grundstück vorbei, die so einen Wachhund hatten. Kenny Fable had fierce dogs, this guy. Zum Beispiel ein Nachbar Kenny Fable hatte auch so einen and bösartigen I always Hund. Had to go by his house to get to my friend's house. Und ich musste neben seinem Haus vorbei, um zu meinem Freund zu gelangen. And I would pick up as much speed as I could with my bike so I could just blaze past that house. Und ich habe immer mit meinem Rad so schnell wie möglich gefahren, dass ich nur kurz an diesem Haus vorbei and then bin. You see this big German shepherd come out. Oh. Und da sieht man, wie dieser große deutsche Schäferhund an den Zaun läuft. Now in the last days, in den letzten Tagen, these are the kind of days we live in. Das sind die Tage, in denen wir jetzt leben. They're fierce. Wird es schwere Zeiten geben. Spiritually speaking. Geistlich gesehen. Humanistically speaking. Menschlich gesehen. For some people, they're nice. Für manche ist das eine angenehme Zeit. For other people, it's a horror show. Für manche andere ist es eine Horrorshow. Depends what country you live in. Kommt darauf an, wo du lebst. But spiritually speaking, these are horrific days. Geistlich gesehen sind das schwer zu ertragende They're Zeiten. Fierce. Sind bösartig. They're difficult. Schwierig. They're dangerous. Gefährlich. And I was just thinking. Und ich habe gedacht, John chapter 15, verse 7, im Johannes 15, Vers 7, in the chapter Jesus speaks about bearing fruit. In diesem Kapitel spricht Jesus über das Fruchttragen. And in these fierce days, und in diesen gefährlichen Tagen of spirituality, geistlich gesehen, you look at the Middle East, Mittleren Osten anschauen, you look at Europe, wir schauen uns Europa you look an, at America, Amerika, you look at the televangelists on television. Du schaust dir die Tele-Evangelisten in Amerika and an. I would think, if I was not a Christian, I would not become one. Und ich habe mir gedacht, wenn ich nicht ein Christ wäre, so würde ich keiner werden wollen. It's unbelievable the things that they say and represent on television. Unglaublich, was Leute im Fernsehen sagen und repräsentieren. If I didn't know God, I don't know where I would find God. Wenn ich Gott nicht kennen würde, wo würde ich ihn wohl finden? These are very dangerous days. Das sind sehr gefährliche Zeiten. To be spiritual. Geistlich zu sein. Fierce. Gefährlich. The devil is against us. Der Teufel ist gegen uns. To bear fruit. Frucht zu tragen. You see legalism. Man sieht Gesetzlichkeit. Emotionalism. Emotionalität. Traditionalism. Traditionalität. Intellectualism. Intellektuelle. Every kind of ism, humanism. Humanismus. Entering the church. Die Gemeinde infiltriert. You see a world that looks at the church. Man sieht eine Welt, die Kirche anschaut and rightly ridicules und mit Recht sie lächerlich macht what goes on. Und sich darüber beschmutzt, was passiert. I was in someone's car, ich war in einem Auto and they had these two tapes from a popular radio station. Und es gab da diese zwei Kassetten von einer bekannten Radiostation. And the title of the tapes were Sexual Addiction. Und der Titel der Kassette war sexuelle Abhängigkeit. From a very well-known radio show. Von einer sehr bekannten Radioshow. So I said, hey, can I borrow these? I could use the information, whatever they have in there, could help me. Gefragt, ob ich sie mir ausborgen kann zum Anhören. Could help me help people in Austria. Vielleicht kann ich sie benutzen, Leuten zu helfen. I borrowed the tapes. Ich habe die Kassetten ausgeborgen. And there's two men talking. Und man hört diese zwei Menschen auch diskutieren. Und man hört über die Schwierigkeit der sexuellen Abhängigkeit. And then they start to talk about an evangelist. Und dann sprechen sie über einen Evangelisten. They name him on the tape. Und sie machen ihn auch namhaft. And then they perfectly describe all that this guy did. Und dann beschreiben sie im Detail, was dieser Mensch gemacht hat. Once. Einmal. And then twice. Und dann wiederholen sie and das. And then three times. Und ein drittes Mal. And I thought, oh my gosh, what in the world is this? Und dann habe ich mir gedacht, was in der Welt soll das sein? I thought we're supposed to cover sin. Ich habe gedacht, wir sollen eine Sünde zudecken. You can talk about a principle. Man kann ein Prinzip erklären. But to mention the guy's name once, twice, three times, and this was done years ago? Und aber den Namen des Mannes zu nennen, ein, zwei, drei Mal, und das war schon Jahre her. I thought these guys need to listen to a tape. Und ich habe mir gedacht, diese zwei müssen einer Kassette about zuhören. About judging addiction. Nämlich, wie man eben eine Abhängigkeit richtet. Right? I thought, oh my, these guys need the tape. Diese brauchen diese Kassette. I thought, wow, these are perilous times. Das sind gefährliche Zeiten. The things that come into the church. Die Dinge, die in die Gemeinde kommen. The things that press into our lives. Die Dinge, die unser Leben bedrücken. As we look at all these characteristics, we see many of these things pressing on our own hearts. Und wenn wir diese Sachen lesen, dann erkennen wir, dass viele unser eigenes Herz bedrohen. Lovers of self. Selbstlieben. Lovers of money. Geld lieben. All these things are in our old nature. Alle diese Dinge sind in unserer alten Natur. All of us are lovers of self. Alle von uns sind ja selbstsüchtig. All of us are of money. Alle lieben Geld. All of us are boastful. Alle prahlen. All of us are arrogant. Sind hochmütig. All of us are revilers. Lästerer. All of us are disobedient to parents. Alle von uns sind ungehorsam den Eltern. All of us are ungrateful. Alle von uns sind undankbar. Unholy all the way through. Unheilig und so weiter. There's a stronghold inside. Es gibt diese Festung in unserem Herzen. Flesh. Im Fleisch. A stronghold. Eine Festung. And then there's a world. Und dann gibt es eine Welt. That lives like this. Die so lebt. And then there's a satanic force that energizes the whole thing. Und dann gibt es eine satanische Kraft, die das Ganze zum Leben erweckt. And here we are, still here before the Lord returns. Und dann sind wir hier noch vor der Wiederkunft Christi. Wanting to bear fruit. Und wir wollen Frucht bringen. Pastor Ben had an interesting thing. Pastor Ben lives in Jerusalem. Pastor Ben lebt in Jerusalem. And he said something interesting. Und hat Folgendes gesagt. This is his personal theory. Das ist seine persönliche Theorie. That the Jews, die Juden, will give up Jerusalem, werden Jerusalem aufgeben, to the Palestinians, den Palästinensern geben. For one reason. Aus einem Grund. For the right to build the temple. Um das Recht des Tempels. Knowing that if the temple is built, und sie wissen, dass wenn der Tempel gebaut Messiah ist, will return, wird der Messias wiederkommen and deliver Jerusalem anyway. Und wird Jerusalem sowieso erlösen. The Palestinians will be thinking, die Palästinenser werden denken, let them build the temple, lasst sie ruhig den Tempel bauen, if we have Jerusalem, denn wenn wir Jerusalem haben, we'll get the temple eventually anyway. Gehört auch uns der Tempel. Everything is mounting toward the return of Christ. Alles bewegt sich zu auf das Wiederkommen Christi. We are here just before sometime in the last days of the last days. Wir sind irgendwo zwischen den letzten Tagen der letzten Tage. And it's the Lord's desire that we bear fruit and more fruit and much more fruit. Und es ist der Wunsch des Herrn, dass wir Frucht bringen, mehr Frucht und viel mehr Frucht. We should have 3 services, 4 services on a Sunday. Wir sollten 3, 4 Gottesdienste am Sonntag haben. We should have a service on Saturday night also. Wir sollten einen Gottesdienst am Samstagabend haben. For a city of 2 million people. Für eine Stadt von 2 Millionen Menschen. 200 people is not making that much of a difference. Machen 200 Menschen keinen Unterschied. We should bear fruit, more fruit and much more fruit. Wir sollten Frucht bringen, mehr Frucht und viel mehr Frucht. And the Lord said this. Und der Herr sagte das. And I'll read it in John chapter 15. Und ich werde das lesen im Johannes 15. And I'll begin to close. Im Abschluss. He said, erst gesagt, Vers 7, if you abide in me, wenn ihr in mir bleibt, and my words abide in you, und meine Worte in euch bleiben, ask whatever you wish and it will be done for you. So werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Lord, Herr, we want to see people saved before you return. Wir wollen, dass Leute sich bekehren, bevor du kommst. We want to see many people saved before you come. Wir wollen sehr viele Menschen sehen, we want bevor to du see kommst. Teenagers come to Christ. Wir wollen Jugendliche sehen, zu we Christus want to see kommen. Families come to Christ. Familien, wie sie zu we Christus want to see kommen. Families reconciled. Familien versöhnt. Do you know that David and Casimir, they're 12 years old. David und Kasimir sind 12 Jahre alt. And they were on their way to Serbia and they led a boy to the Lord in the train. Und sie sind auf einem Weg nach Serbien und sie haben auf dem Zug einen jungen Buben bekehrt. And they prayed with him. Und sie haben mit ihm gebetet. And he gave his life to Christ. Und hat sein Leben Christus gegeben. Fruit. Frucht. More fruit. Mehr Frucht. Much more fruit. Viel mehr Frucht. But here's my point tonight. Hier ist mein Punkt heute Abend. You know, you look at a German Shepherd and part of the problem. Und du schaust auf einen deutschen Schäfer und ein Teil des Problems. They're so dangerous. Sie sind so gefährlich. But yet, you know, Satan is so dangerous, but he's on a sovereign chain. Satan ist ebenso sehr gefährlich, aber er ist an einer Leine. He can't do anything he wants. Er kann nicht machen, was er will. Luke chapter 22 says that he has to ask permission. In Lukas 22 steht, dass er bitten muss. To do anything. Dass er irgendwas tun and kann. He is dangerous. Und ist gefährlich. And oftentimes, when he has no permission, he just looks dangerous. Und wenn keine Erlaubnis hat, schaut vielleicht nur gefährlich aus. And we are so intimidated at times as the church. Und wir sind oft so eingeschüchtert zu Zeiten. To talk to somebody. Jemanden gegenüber zu sprechen. The taxi driver. Der Taxifahrer. Somebody that works with us. We're so kind of wow. Jemand, der mit uns arbeitet und wir sind eingeschüchtert. This has happened to me before and suddenly, wow. Das ist mir schon vorher passiert und plötzlich brüllt mich jemand an. A demon. ein Dämon. A demonized person. Eine dämonisierte Person. We think, I'm not going to do that again. Das mache ich nicht nochmal. I'm not walking by this cemetery again. Neben geben dieser gehe ich nicht mehr vorbei. Not with these crazy men waiting. Nicht wo diese verrückten Leute walking warten. Tiptoe. Die da auf ihren Zehenspitzen I'm not gehen. Driving past the Prokop's house anymore. Neben dem Prokop-Haus fahre ich nicht mehr vorbei. Not with that dog around. Mit diesem Hund nein. We're in this world. Wir sind in dieser Welt. And it's dangerous. Und es ist gefährlich. But if we abide in him, aber wenn wir in ihm bleiben, and we abide in him, I'll give you my thought on abiding in him tonight. Und ich sage dir meine Gedanken zu diesem Vers, was das heißt, in ihm bleiben. 1 John 1:9. Im 1. Johannes 1:9. If I confess my sin, wenn ich meine Sünde bekenne, he is faithful and just to forgive me my sin. Der treu und gerecht, meine Sünde zu vergeben. And cleanse me of all unrighteousness. Und mich zu reinigen von jeder Ungerechtigkeit. We abide in him. Wenn wir in ihm bleiben, through the blood of the cross. Durch das Blut Christi. And so oftentimes, und oftmals we are so overwhelmed by all these things in the world. Sind wir so überwältigt durch die Dinge in der Welt. It's coming from the inside. Es kommt von innen drin. It's coming from the outside. Es kommt von außen. It's coming from the atmosphere. Es kommt von der Atmosphäre. And we don't know where it's coming from. We just know we've been infected. Wir wissen nicht woher, aber wir sind einfach wissen, dass wir infiziert sind. And the Lord says, abide in me. Und trotzdem sagt der Herr, bleibe in mir. Abide in you. How? Where? What? Wie soll ich denn? Wie kann I don't even know who I am, someone might say. Ich weiß ja nicht einmal, wer ich bin, mag jemand sagen. I mean, when I come to church on Sunday, I leave my sword in the car and a shield in the trunk. Wenn ich in den Gottesdienst komme, habe ich mein Schwert im Kofferraum und mein Schild irgendwo hinten. I don't even know where my helmet is anymore. Ich weiß nicht einmal, wo mein Helm sich befindet. As far as the spiritual armor. In Bezug auf meine geistige Waffenrüstung. But here we are. Und hier sind wir nun. We can abide in him. Wir können in Christus verbleiben. Exodus 25:22. Und im zweiten Buch Moses 25:22. God says, sagt Gott, I will meet you. Ich treffe dich at the mercy seat. Am Barmherzigkeitsstuhl. All the fierceness. All diese Bösartigkeit. Coming at us from every side. Die sich umzingelt. An unthankful heart without even realizing it. Ein undankbares Herz ohne es and zu erkennen. A selfish boss. Einen selbstsüchtigen Chef. And an unfaithful spouse. Einen untreuen Ehepartner. And a disobedient child. Ein ungehorsames Kind. Who has unthankful friends. Die undankbare Freunde. And on every side it's like, whoa, whoa, I feel like I'm in a tornado. Und auf jeder Seite rüttelt es mich wie in einem Tornado. And the fierceness of this storm. Und die Stärke und Bösartigkeit and here we dieses Sturms. Are in this world trying to bear fruit. Und da sind wir nun in dieser Welt und versuchen Frucht zu bringen. And we think, can I even survive? Und wir denken, kann ich überhaupt überleben? There's a place. Es gibt einen Ort. It's the mercy seat. Es ist diese Barmherzigkeitsstuhl. Dort treffe ich dich. Lord Jesus, Herr Jesus, I come before you. Ich komme heute. And whatever is going on, und was immer passiert, in my own heart, in meinem eigenen Herzen, I confess it. Ich bekenne das. I need your mercy. Ich brauche deine Barmherzigkeit. Everything starts there. Alles beginnt dort. Honesty. Ehrlichkeit. We don't have to be afraid. Wir müssen nicht Angst haben. Confess things that may not even be sin. Just confess. If you don't know, better to confess it. Bekenne Dinge und du weißt vielleicht gar nicht, ob es Sünde ist. Bekenne es lieber. Lord, I was so Herr, mean to that taxi driver. Böse war ich gegenüber dem Taxifahrer. I'm sorry. Tut mir leid. Maybe he deserved it, but vielleicht hat das verdient. Aber I don't know. Just cleanse me anyway. Reinige mich, Herr. Was weiß ich denn? I just need to be cleansed. Ich muss nur gereinigt werden. I need to be walking with you. Ich muss mit dir gehen. And number two. Und zweitens. If you abide in me and I in you. Wenn ich in dir bleibe und du in mir. That's his word. Das ist sein Wort. Hiding the word in my heart. Sein Wort in meinem Herzen verstecken. Like Peter said in the introduction. So wie Peter gesagt hat in der Einleitung. Knowing how to hear. Wissen, wie man hört. If we're going to be fruitful in these last days, wenn wir fruchtbar sein sollen in den letzten Tagen, many people will stand before the judgment seat of Christ. Viele werden stehen vor dem Richterstuhl Christi. And they will have been neutralized. Und sie würden neutralisiert werden. Had a zero effect. Und einen Null Einfluss haben. And they couldn't do anything about it. Und sie könnten nichts dagegen tun. They thought these were fierce times. Es waren einfach schwierige Zeiten. How do we bear fruit? Wie bringt man Frucht? We abide in him. Wir verbleiben in Christus. I get on my knees. Wir gehen auf unsere Knie. Now before you go to sleep at night, wenn du heute Abend schlafen gehst, get on your knees for one solid minute. Geh auf deine Knie für eine Minute and pour your heart out. Und leere dein Herz aus. And you'll see, und du wirst sehen, one minute is a long time, dass eine Minute eine lange Zeit ist, when you pour your heart out. Wenn man dein Herz ausschüttet. One minute. Eine Minute. You don't lose any sleep, it's just one minute. Du verlierst den Schlaf nicht, es ist eine Minute. You'll sleep better. Du wirst besser schlafen. One minute. Eine Minute. Dear Lord, lieber Herr, I want to pour my heart out. Ich will mein Herz ausschütten. It's been a tough day. Es war ein harter Tag. I've been irritable. Ich war irritiert. Yeah, unthankful, I'm sure. Undankbar, sicherlich. I've been a jerk, actually. Ich war ein Mistkerl, eigentlich. I didn't treat my kids right. Ich habe meine Kinder nicht richtig behandelt. I wasn't faithful on the job. War nicht treu in der Arbeit. We're in perilous times, Lord. Herr, wir sind in schwierigen Zeiten. Cleanse me, please, forgive me. Und so bitte reinige mich, Herr. I want to go to bed. Ich will schlafen gehen. Abiding in you. Und in dir verbleiben. Please. Bitte. It all starts at the mercy seat. Es beginnt an dieser Barmherzigkeit. And once we're at the mercy seat, und wenn wir an diesem Barmherzigkeitssitz sind, then open the word. Dann öffne das Wort. And while you're fellowshipping with the Lord, und wenn du dann Gemeinschaft hast mit dem Herrn, open his word. Dann öffne sein Wort. And say, speak to me. Und sage, Herr, sprich zu mir. From the mercy seat it says, I will speak to you my commandments. Und von der Barmherzigkeit Gottes ausgehend werde ich zu dir sprechen. And that mercy seat tonight is the throne of grace. Und dieser Barmherzigkeitssitz, das ist der Thron der Gnade. Come boldly to the throne of grace. Komm deshalb mutig zum Thron der Gnade. To receive mercy. Um Barmherzigkeit zu empfangen. And find grace. Und Gnade. To help. In time of need. Um Hilfe zu finden in der Zeit der Not. To help in these last days. Um Hilfe zu finden in den letzten Tagen. To help in these perilous times. Um Hilfe zu finden in diesen schrecklichen Zeiten. These are perilous times. Es sind schreckliche Zeiten. They are so perilous that many people don't even recognize it. Sie sind so bösartig, dass viele Menschen diese Bösartigkeit gar nicht erkennen. Because they've already been overcome by the spirit of the world. Weil sie schon von der Bösartigkeit überkommen sind. But let's come before the Lord right now. So lass uns jetzt vor den Herrn kommen. And if you don't know the Lord, und wenn du den Herrn nicht kennst, then pray with me. Dann bete mit mir. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. If you don't know the Lord tonight, wenn du den Herrn nicht kennst, if you don't know where you'd go if you died, wenn du nicht weißt, wohin du gehst, wenn du stirbst, pray with me. Dann bete mit mir. Say, God forgive me. Und sage, Gott vergib mir. Through Jesus Christ. Durch Jesus Christus. Cleanse my sin. Reinige meine Sünde. Through the blood of Calvary. Durch das Blut von Calvary. Golgotha. Golgatha. Forgive me. Vergib mir. Lord, I want to know you. Ich will dich kennen, Herr. Forgive me. Vergib mir. Lord, I'm a believer tonight. Herr, ich glaube heute Abend. Vergib mir. Reinige mich. Und ich will in dir verbleiben in diesen letzten Tagen. Und ich will Frucht bringen. Und mehr Frucht. Und viel mehr Frucht. Wir danken dir, Herr. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen.